Geht los. Jetzt nochmal bitte. Geht was? Los. Danke. Podcast. Ein Phänomen, das um sich greift. In vielen verschiedenen Richtungen dringt es in unsere Gegenwart ein. Es gibt zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts. Ja, wissen Sie, und das ist der Beweis, dass es Chemtrails gibt. Dann gibt es Podcasts über verschiedene Themen wie Filme, Serien. Und das war der Podcast über Lindenstraßen, Folge Nummer 25. Und dann gibt es da noch die Podcasts, die weniger themenbezogen sind, wie zum Beispiel der Personal-Podcast und den sogenannten Lava-Podcast. Diese Podcasts verdrängen langsam jede Kultur in Deutschland. Sie verdrängen das Hören von Hörspielen, von Radio, von Musik. Einige gucken sogar weniger Fernsehen, seitdem es Podcast gibt. Podcast ist Gift. Podcast ist schlimmer als dieses verteufelte Heavy-Metal. Halt. Was machst du da eigentlich? Ich dachte, wir machen hier so eine kleine Einleitung für den Podcast von der Anti-Podcast-Liga. Nein, das ist doch für den Raucherbalkon. Die machen doch Knights of the Pod. Die sind pro Podcast, nicht contra. Ach so, Knight of the Pods. Ja, klingt echt cool. Und wo ist das dann nochmal? Auf dem Raucherbalkon. Ach so, ja. Lieber Raucherbalkon, viel Spaß bei Knight of the Pods. Geht los. Wenn ich mal die richtige Taste gedrückt hätte, dann hätte ich auch den richtigen Trailer eingespielt. Wieso? Der ist doch sehr schön. Den hören wir immer gern. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Raucherbalkon. Kommt zum Podcamp 2017. Am 11. und 12. März 2017 in Essen. Jetzt anmelden und weitere Informationen unter www.podcamp.de. Kosten: Samstagticket 45 Euro, Sonntagticket 35 Euro, Wochenendticket 75 Euro. Inklusive aller nicht alkoholischen Getränke und die komplette Zeit Buffet. www.podcamp.de. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Intros durch, oder? Kommt noch was? So, hallo? Das war's. Sehr gut. Ja, erstmal Knight of the Pods der falsche Jingle. Wir, hallo. Ja, war ja erst der falsche Jingle. Wir haben ja schon ganz, ganz neuen Jingle. Den spielen wir demnächst ein, ne, Klaus. Den haben wir ja gestern ganz frisch bekommen über Telegram. Ja. Und das war nochmal Werbung. Und da habt das Datum nicht mitbekommen. 1. Oktober, Knight of the Pods. Geht mal auf den Raucherbalkon, klickt mal auf NOTP. Da könnt ihr euch noch eintragen, wer mitmachen möchte. Der Herr Runte, der gerade diesen schönen Jingle vom Podcamp eingespielt hat. Und deswegen sitzen wir heute oder quatschen wir heute Abend zusammen. Der hat sich noch nicht angemeldet und der Herr Runte veranstaltet im Jahre 2017. Ich habe gerade geguckt, es sind noch wie viele Tage? Wo ist der Counter? Schlecht vorbereitet. Um. 191 Tage und noch 12 Stunden und 50 Minuten. Und da habt ihr gerade den Jingle gehört. Das ist das Podcamp 2017. Und Thorsten hat gesagt, komm, das machen wir mal auf dem Raucherbalkon und machen mal ein bisschen Werbung. Ich war ja, weil wir nämlich auch einen Raucherbalkon auf dem Podcamp haben. Zwei Stück sogar. Ja, ich weiß. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich habe echt ein Terminproblem. Ich bin schon dabei, mir das zurechtzulügen. Ich fange im Oktober eine rettungssanitäre Ausbildung an. Und dann ist Prüfung, ne? Das letzte Wochenende ist Prüfung und ich habe allen gesagt, komm, wir brauchen noch eine Woche länger, dann können wir noch eine Woche länger üben. Nee, Dienstplan, aber ich bin noch am Schieben. Vielleicht klappt es, aber ja, Thorsten, erzähl doch mal. Wir hatten das gleiche Problem letztes Jahr, weil unser Bassist, der letztes Jahr, der hatte nämlich letztes Jahr die Prüfung. Oder 2016 jetzt die Prüfung. Auch als Rettungssanitäter? Assistent. Ja, aber Thorsten, ich war nur letztes Jahr da, aber jetzt mach doch mal den Klaus, wenn ich nicht kommen kann, dass er als Raucherbalkon mal auftaucht. Oder der Martin vom Metacast. Extra organisiert. Das wird zwei physische Raucherbalkons haben. Ja, einen kleinen in der Mitte und einen richtig großen. Der ist sogar überdacht. Und ja. Nee, das hatte ich nicht. Ja. Du, ich war ja schon auf dem Podstock als Abgesandter des Raucherbalkons alleine unterwegs. Warum sollte ich nicht auch nach Essen kommen? Aber du kannst ja auch hier, ich weiß nicht, raucht der oder kifft der Martin vom Metacast? Der kifft, ne? Ey. Der dampft. Ich dampfe. Ich dachte, er raucht die Schafkacke. Not. Nein, aber wir haben ja regen Dampferverkehr auf der Elbe und das animiert zum Nachmachen. No? Ja. Ja, aber Thorsten, erzähl doch einfach mal, warum man am 11. März unbedingt nach Essen kommen soll. Weil es cool ist und du nicht da bist. Das steht noch nicht fest. Aber gut, dann ist es cool und du bist auch da. Ja. Das ist auch schon mal. Also, es gibt ein paar schöne neue Sachen. Die interessieren mich. Aber da du nicht da bist. Das weiß ich noch nicht. Das regelt. Aber dann kannst du auf jeden Fall, das ist nämlich jetzt schon geklärt, live komplett alle Räume hören. Ah. Hast du also dieses, nächstes Jahr, das Jahr, hast du da diesmal Technik-Leute für abgestellt? Ja, und zwar Voice Republic ist das. Und komm, das sind eigentlich Leute, die richtig Konzerte übertragen. Ah, okay. Da gibt's so eine, da kann man live Podcasts und live übertragen kostenlos auf der Online-Seite. Ich wollte gerade sagen, die wissen schon, was wir wollen, dass wir live raus, ja, das wissen wir schon. Ja, das wissen wir schon. Und die haben eine schwarze Box und keine orange Box. Und davon kriegen wir ein paar Stück, müssen wir den Leuten, die das dann machen. Und die stellen dann in jeden Raum so eine Box hin. Und dann übertragen wir das live. Und die kümmern sich darum, dass das dann auch direkt als Podcast, sobald wir dann auf den Knöpfchen drücken, kommt es direkt als Podcast. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, die Session verpasst hat, kann man die ein paar Minuten später dann als Podcast hören. Obwohl der Livestream noch läuft. Okay, das läuft dann als Stream oder? Das läuft dann als drei Streams, also so viele Räume, wie wir da in dem Moment haben. Zwei oder drei oder so, vier, wissen wir noch nicht genau. Und so viele Streams laufen dann parallel. Und wenn die Session schon zu Ende ist, 5 Minuten später, einmal Rendering, ne? Kommt die automatisch dann als Podcast dabei. Das heißt, du hast jetzt eine komplette externe Firma, die das alles managt. Uns unterstützt. Okay. Was macht denn der Rützler? Was hat der letztes Jahr gemacht? Oh, ich glaube, der hat ja die Technik, ich glaube, bei Puerto Partida gemacht, ne? Meine ich. Aber auch nur bei Puerto Partida, glaube ich, ja, oder? Ja, aber das ist aber auch schon sehr aufwendig. Das muss man schon sagen. Das okay, ist ja das hat er gemacht. Mhm. Also dieses Mal haben wir Nick ein bisschen aufgerüstet. Wir haben mehrere, also insgesamt 4 Headsets, mehrere Mikrofone aufgebaut, mehrere Anlagen, die dann über verschiedenen Mischpulten kommen. Das heißt also, keiner muss mit seiner Technik kommen, da helfen. Ja, ich glaube, das Problem, was letztes Jahr auch war, also da werdet ihr auch dran gedacht haben, dass ihr auf alle Fälle so ein Publikumsmikro habt, ne? Wenn da noch jemand mithelfen möchte, wo, welche, wie Technik und sowas ist, das werden wir noch alles erodieren. Wir fangen ja jetzt erstmal an. Und irgendeiner schreibt mich jetzt die ganze Bumsmäßig. Ja, ich weiß, dass Push-to-Talk klappt, aber habe ich keinen Bock drauf. Du kannst auch dein Mikrofon voll aufmachen, ist egal. Dann können wir auch hören, wenn da eine Kinder schreien. Seid ihr zu leise? Nein, alles gut. Also bin ich zu leise? Soll ich das ein bisschen lauter machen? Hier, so, besser. Ist das jetzt alles, besser so? Ist alles gut, auf vorne. Ja, ich hab ja jetzt hier das ganz andere Technik am Start und auf jeden Fall werden wir mehrere Mischpulte da mit verschiedenen Mikrofonen, mit Saalmikrofonen hinstellen. So cool. Und die Technik wird schon dann stehen und dann Voice Republic kümmert sich dann um die Live-Übertragung, aber wir suchen immer noch Raumpaten, die sich dann ein bisschen um diese Technik kümmern, die auch mal auf diesen Knopf drücken, wenn mal irgendwas ist bei der Live-Übertragung, dass man oder dass die Räume gegeben wird, dass die Session eingehalten werden. Da suchen wir noch ein, zwei, drei Leute, die Klaus, hast du gehört? Hast du gehört, was du machen musst? Du musst nur das Knöpfchen drücken, das kriegst du hin, oder? Die Leute zusammenscheißen, dass die dann alle pünktlich anfangen und pünktlich aufhören. Nee, da, das kannst da, du doch da, gut, oder? Nee, da läuft doch diese kleine süße Maus vom letzten Jahr rum, ne? Oder? Die ist doch bestimmt. Die Andrea. Ja. Ja, die war nett. Die hat da richtig letztes Jahr aufgeräumt. Ja, die aber hat, wir suchen, also das ist ja so, Andrea macht ja mehr die finanziellen Sachen, obwohl wir das dieses Jahr auch ein bisschen anders machen werden. Also wir hatten ja letztes Jahr. Wir werden es nicht für euch nicht viel anders machen. Also ihr könnt euch ab den 11.09. auf der Seite podcamp.de ganz normal anmelden. Und dann werden wir nur ein Ticketsystem hinterlegen. Das heißt also, da könnt ihr dann überweisen und so weiter oder per Kreditkarte oder sowas bezahlen. Bekommt dann automatisch das Ticket. Und weil es wurde zum Schluss relativ stressig, dadurch, dass wir immer ein Ticket hin, Ticket zurück. Wir haben aber ganz normal so, wer sich wirklich nicht angemeldet hat, dahin darf immer noch morgens kommen. Ja. Also das ist immer noch, es hat geklappt. Es ist natürlich schöner, wenn wir wissen, wie viele Leute kommen, damit wir Essen passend bestellen. Diesmal ist ja das Essen an dem kompletten Samstag vom Frühstücken bis Mitternachtsbuffet und der Sonntag dann auch vom Frühstück dann bis dann Ende 18 Uhr ist Essen komplett kostenlos, ist also im Preis enthalten. Das heißt also, wir haben komplett Essen, wir haben alle nicht alkoholischen Getränke, was natürlich hier für euch beim Raucherbalkon, naja, trinkt ihr so viel nicht alkoholische Getränke? Aber wir werden bestimmt auch einen Kasten Paulaner da haben, den ihr natürlich mitbringt. Wir können auch ohne Alkohol lustig sein. Glaube ich. Das ist nicht das Problem. Aber und wir haben auch natürlich wieder das obligatorische Samstagabend-Hörertreffen. Ja. Aber das heißt ja letzten Endes, wer es sich einrichten kann, sollte zusehen, dass er sich rechtzeitig meldet, dass er kommt. Ich denke, das ist auch nur fair letztendlich für den Veranstalter. Ja, weil wenn irgendwo müssen wir auch eine Grenze setzen. Wenn wir wir haben eine Grenze, die Leute, die reinkommen, wenn die überschritten ist, dann wäre schön, dass man vorher fragt, ob wir noch Platz haben morgens. Ja, klar. Übernachten kann man direkt im Hotel nebenan, wie letztes Mal auch, oder selber besorgen, gell? Am besten. Ja. Am besten selber besorgen. Ja, wir werden die gleiche Liste aushängen, die letztes Jahr ausgehangen werden, auf der podcamp.de Seite. Okay. Die haben wir jetzt nur offline geschaltet, so lange, weil musste sich ja bis dahin keiner anmelden. Am 11.09. Es war ja so, sind ja sogar schon welche, die sich im Unperfekt wieder eingebucht hatten, ne? Ich gehöre dazu. Ich hab's Hotelzimmer, aber ich komme wahrscheinlich nicht. Ist viel schlimmer. Ach so, das kann ich ja übernehmen dann. Ja, das könntest du immer. Also wenn du dann noch so ein Upgrade kriegst auf so ein Businesszimmer wie ich letztes Jahr, wo das Klo beheizt ist und lauter LED-Leuchten hat und mit dir spricht und so aussieht wie so ein R2D2, also das ist schon geil. Ja, das Upgrade brauche ich nicht. Ich wollte ja in erster Linie mit dem Thorsten dann mal unterhalten, mal unter vier Augen. Das wird dann sowieso lang. Ach, das wird. Ja, weil ich will mal gucken, ob ich mir dieses Jahr nicht auch ein Hotelzimmer im Unperfekt. Weil es war doch extrem stressig, um 2 Uhr nach Hause zu kommen und um 8 Uhr wieder auf der Matte zu stehen. Wo wohnst du? Ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt. Okay, das ist natürlich doof. Ja gut, aber bis zum Parkhaus laufen, rüberfahren, dann noch duschen. Also ich hatte ungefähr 5,5 Stunden Schlaf. Ich wollte gerade sagen, also parken unperfekt Haus, ja, man muss nicht weit, aber man muss halt laufen. Man kann nicht direkt vor der Tür. Ja, parken. Das ist aber dafür ist es günstig. Ja, da kann, keine Frage. Kann man nichts gegen sagen. 5 Stunden Schlaf, welche Verschwendung. Ja, darum will ich mal gucken, ob ich mir nicht dann direkt das Zimmer im Unperfekt noch nehme. Ja. Und dann, dass ich dann da, weil dieses Jahr noch ein paar, beim Hörertreffen noch ein kleines Event vor, am Samstagabend. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr angenehm für viele, mindestens für 3 Leute werden. Und also ein bisschen noch mehr wie das, was wir letztes Mal, dieses Jahr gemacht hatten. Und gibt es wieder Live-Musik? Es gibt diesmal andere Live-Musik. Also der Klaus Backhaus, der kann auch Gitarre spielen, den könnte er irgendwo im Flur sitzen, der spielt auch einen Hut. Also. Ja, das kann er gerne machen. Eine Gitarre steht übrigens in der ersten Etage, wir sind aber diesmal in der vierten Etage. Da steht nämlich eine Gitarre, die kann jeder benutzen. Und der kann aber auch gerne seine eigene mitbringen, nicht viel zarten. Ja, eigenes Material ist immer Gold wert. Wir haben diesmal eine Akustikband da, keine Verstärker, nichts. Also die Gruppe Nepomuk macht komplett als Straßenmusik ohne Verstärkung. Das heißt also, wir haben dieses Jahr auch die komplette vierte Etage, was schon mal unperfekt war. Alles das, was mit Glas ist, ganz oben, das ist alles uns. Und inklusive Raucherbalkon, also oben die Terrasse und da zwischen den kleinen begehbaren Raucherbalkon. Klaus, ist das geil, Alter? Wir haben eigenen Raum im Unperfekthaus und Essen. Ist das geil? Das ist der Hammer, ne? Ich höre das schon, ja. Ja, und dann musst du also auch kommen. Oder wenigstens erscheinen. Ja, bitte. Und da ist das dann so, wir machen uns dann einen gemütlichen Abend. Das heißt also, die Band spielt dann da in der Ecke. Das heißt also, das ist mehr so eine Untermalung dieses Mal. Also nicht so eine Bühnenpräsenz, weil es eben auch Straßenmusiker sind. Und die spielen etwas leiser, die spielen ohne Verstärkung. Das heißt also, man kann sich 2 Meter daneben gut unterhalten. Oder 4 Meter daneben. Ne? Das heißt also, es wird keine Verstärkung passieren. Wir bekommen vielleicht einen kleinen Update aus Australien. Eine Sängerin, die Vocals, also eine Akustiksänger, wie nennt man das? Singer-Songwriterin aus Australien, die nochmal gerne im Unperfekt spielen möchte, die mit der Gruppe Nepomuk auftritt. Ach, und ich dachte Kylie Minogue. Nee, die ist... Die kommt auch aus Australien, nein, oder? Ich weiß, aber wer will schon die Nachbarn haben? Ist die nicht langsam zu alt? Obwohl, wir werden auch alt, oder? Ich wollte gerade sagen, hast du mal in den Spiegel geguckt? Nee, lieber nicht. Ich sehe dich auch immer nur mit Käppi umherlaufen. Ich weiß gar nicht, ob du noch Haare auf dem Kopf hast. Sagen wir mal so, aktuell 2 Millimeter. Oh. Sagen wir mal so, und ich habe ein Käppi eben auf, weil hast du auf Sonnenbrand auf Glatz gehabt. Du ziehst mal Käppi an. Das stimmt, ja. Und das ist mein Markenzeichen, darf ich nicht, weil ich habe auch letztens irgendwo in einer Konferenz gesessen und weil es auch warm war, habe ich die Käppi beiseite gelegt, weil man zieht ja auch mal im Gebäude nicht unbedingt immer ein Käppi an, gerade wenn dann alle sitzen, habe ich die Käppi daneben gelegt und dann gesagt, ja, jetzt herunter auf der Bühne und dann ziehe ich mein Käppi auf und die, oh, du bist auch da? Die saßen vorhin so schön. Und das ist natürlich dann auch lustig. Aber Camp. Also die Musik ist dann nicht so. Die war gut, die Bands, die wir da hatten. Aber die waren fordernd. Ja, also, und das war ja so, die bitte möchten sich ja unterhalten. Und das heißt also, wir machen ja ein Hörertreffen wieder. Und wenn ich so sehe, dass wir letzte Mal 90 Podcaster waren und Hörer ohne Ende da waren beim Hörertreffen. Unten war ja alles voll und diesmal wollen wir das dann nach oben machen, weil wir dann da auch eigenes Buffet haben und eigene Getränke, da brauchen wir uns nicht mit den normalen Besuchern vom Unperfekthaus vermischen, weil wir ganz oben sind. Natürlich werden einige hochkommen, weil das natürlich oben schön ist, aber das ist sehr, sehr angenehm. Das soll eine sehr angenehme sein und außerdem werden wir bestimmt auch wieder ein paar Sachen haben, die wir verlosen können. Das kann man ja schon mal so sagen. Aber es wird auch noch was sehr, sehr Nettes noch passieren. Das wird also nur an Podcastern, wie sagt man das, vergeben, die da sind. Es gibt wieder einen USB-Stick. Nein, nein, nein, es gibt was anderes. Haben denn schon irgendwie Podcaster schon, also bekannte Podcaster zugesagt, dass sie gesagt haben, die kommen, wo du sagst, okay, das kann ich definitiv sagen. Ja, also ich meine, Herr Backhaus. Oh, ja. Vielen Dank für die Blumen. Ja, ich freue mich. Der Herr Runte zum Beispiel. Der Herr Runte, von dem habe ich schon gehört, das ist der mit dem Käppi, oder? Das ist der mit dem Käppi. Richtig. Der kleine, dünne mit dem Käppi. Richtig. Wir haben noch keine Anmeldungen. Die Anmeldungen laufen ja erst ab 11.09. Ah, okay. Naja, hätte es sein können, dass du im Vorfeld schon mit irgendwen gesprochen hast. Ja, wir kommen. Natürlich haben wir ja schon mit einigen Leuten gesprochen. Also wir bekommen jetzt wieder Besuch aus der Schweiz, aus Holland, aus Bayern, aus Berlin. Schweiz kommt Rico, Bayern kommt der Klaus, ja. Also wir haben auch noch einige, noch ein paar Sachen dabei, die wir jetzt auch noch nicht verraten wollen. Und darum haben wir, ist ja ein Barcamp, das heißt also nicht, das ist ja keine Konferenz. Gibt es physikalische Versuche, wo man Angst haben muss, dass die Bude abfackelt? Du wolltest jetzt wissen, kann passieren. Eine interessante Frage. Barcamp heißt ja, alles kann, nichts muss. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, was ich gerne platzieren möchte, was ist euch lieber, das spontan direkt dann da vor Ort oder schon gerne auch mit Voranmeldung? Also wenn du natürlich irgendwas brauchst, du möchtest oder eine bestimmte Uhrzeit haben, du möchtest zu einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel live gehen, weil er das irgendwie in deine Hörer das sagen können, Samstag 16 Uhr möchte ich gerne live gehen. Hm? Hatten wir natürlich auch letztes Mal so, die haben sich vorher angekündigt. Die Oxylas wollten zum Beispiel mit Methodisch Unkorrekt den Sonntagmorgen da die Crossover machen und das haben wir natürlich auch direkt eingebucht. Ja, weil das konnte ich mir eben vorstellen, da sind genug Leute, genauso wie Puerto Partida Samstagabend was machen wollte. Und darum haben wir da schon mal gesagt, haben wir schon mal geblockt dafür, für die. Okay, und das geht ja wahrscheinlich recht formlos, das heißt eine Mail an euch und dann fertig aus. Mail an uns. Ja. Und dann nehmen wir erstmal alles auf. Natürlich ist so, wenn wir das vorstellen, das würde dann und dann passieren. Und wenn dann alle sagen, nee, so einen Kack wollen wir nicht hören, dann wird auch gecancelt. Ja, okay. Ja? Aber zumindest kann man es anbieten. Genau. Also das heißt also schon, es wär ganz gut, wenn man gerade sowas macht, wo man auch ein bisschen Equipment braucht, wo man, dass wir sowas auch vorbereiten können, damit auch nicht jeder unbedingt immer alles mitschleppen muss oder du bringst dann Equipment mit, was wir dann vielleicht auch noch können, dann aus irgendeinem Grund oder dann, dass man das sich dann zusammentut. Oder du sagst, ja, ich brauche da das und das, dann kommen, oder ich brauche eine Kiste Paulaner. Okay, dann. Augustiner. Das Equipment beim Raucherbalkon besteht aus einer Kiste Augustiner. Ja, gut. Das musste dann nur eine E-Mail nochmal kommen, das können wir dann auch irgendwie planen. Okay. Ja. Und das läuft diesmal alles, also genauso wie ein normales Barcamp ist. Nur natürlich wollen wir gucken, wer sich wieder anmeldet. Wir machen auch wieder eine Seite, wo wir diese ganzen Links beziehungsweise auch die ganzen Podcasts wieder darstellen, damit man auch weiß, wer da ist und war ja nett. Jeder konnte gucken, oh, der ist auch da, der ist auch da, der ist auch da. Also so habe ich das wenigstens aufgeschnappt, dass ihr das nett fandet. Also werde ich das dieses Jahr wieder machen auf der Internetseite. Also wer sich angemeldet hat, kommt drauf. Klaus, da musst du einen Termin 0 Uhr buchen, Samstagabend, dann musst du mich per StudioLink zuschalten lassen. Ich glaube, der Fachmann der StudioLink-Leute wird da sein und dann können wir ein paar Leichen zersägen um 0 Uhr. 0 Uhr kann ein Problem sein. Ja, ich weiß. Weil 0 Uhr macht das unperfekt zu. Ja, ist ja egal, aber... Dann gehen wir drüben in der Kneipe und machen da weiter. Ist egal. Klaus braucht nur eine Motorsäge, eine Axt und dann geht er los. Motorsäge und Axt dürfte schon da sein. Gut. Wir sind ja im Ruhrgebiet, da ist alles da. Und sonst können wir immer alles noch relativ schnell besorgen. Das Unperfekt ist ja da relativ offen. Ja, wir brauchen nur ein Obi oder wie heißen die anderen? Hagebaumarkt. Hagebau hat bis 23 Uhr auf. Ja, genau. Globus gibt es, glaube ich, noch. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich bin fertig mit meinem Haus. Oh, du hast doch Glück. Leichen sind vergraben. Ja, und das, also da werden wir noch einiges an Abendveranstaltungen, kommt da noch eine Kleinigkeit, die aber auch nicht so ist, dass man das Hörertreffen hört. Ja? Also das Hörertreffen soll ja auch vor allem von für Hörer sein, für die Podcaster sein, dass man seine Podcaster mal sehen kann, damit, dass die Podcaster mal ihre Hörer sehen können und sowas. Also soll jetzt nicht ab 19 Uhr als Hörertreffen, und das ist, soll auch als Hörertreffen sein. Und wer dann eben bei diese, weil wir sehen uns ja alle. Das heißt also, wenn irgendeiner unbedingt seine Hörer jetzt sich abkapseln möchten von den anderen, wir haben drei Räume, die ja mit Glas verbunden sind. Man sieht sich ja gegenseitig. Das heißt also, wenn jetzt einer, ich möchte gar keine Musik hören, dann geht er im Nebenraum. Aber dann ist halt immer noch eine Verbundenheit und nicht über zwei Etagen oder sowas. Ja, das Konzept gefällt mir gut. Also wenn das so eine offene Fläche ist, dann so, ich glaube, das ist Glas getrennt. Das heißt also, dann ist dann, man hört die Musik noch ein bisschen im Hintergrund, aber da ist vor allem dann das Gespräch im Vordergrund. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, das war jetzt 11. und 12. März 2017. Genau. Und darum ganz am 11.9. genau. dann die Anmeldung. Am 11. März reise ich am besten an, bis wann? Ja, am besten am 10. abends beim Bierchen. Am 10. Ja, okay, das ist auch schon ein Wort. Also wir werden auf jeden Fall Samstag wieder da sein. Dieses letzte Mal Am Freitag werdet ihr da. Ja, Samstag werden wir auch da sein. Aber sowieso, weil da ist das Podcamp. Aber Freitag werden wir auf jeden Fall auch schon da sein. Und letztes Jahr haben wir ja noch ein bisschen vorbereitet. War alles ein bisschen Chaos, war das erste Mal, und das wollen wir dieses Jahr. Es wird Chaos geben, aber wir wollen es minimieren. Und wenn ich denke, wir waren beim letzten Mal 90 Leute, das werden wir wohl knacken, oder? Ja gut, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Vorbereiten, Chaos, hast du nicht gesehen. Braucht ihr Helfer? Kann man sich melden? Ja. Ja, auch einfach per Mail an? Einfach per Mail. An zu mir. Ja, zu dir, okay. Also ich werde noch eine E-Mail-Adresse auf der podcamp.de-Seite einrichten und herunter bei Twitter zu finden oder Podcastverein oder Podcamp einfach Podcastverein einfach wer ist ja der offizielle Veranstalter. Ja, weil und ich das ja, weil ich habe ja gelernt, die Podcaster sind auch gerne mit Vorbereitungen für so Events sehr umtriebig. Das durfte ich jetzt auf dem Podstock sehen. Da sind ja auch einige schon viel früher angereist und haben das Ding da gestemmt. Ich wollte eigentlich Donnerstag gerne da anreisen. Ja. Nur ich hatte ich hatte 14 Tage Urlaub und das war genau das Wochenende in der Mitte. Wenn ich da am Donnerstag dann weggefahren wäre, wäre dann Montag oder wieder angekommen oder so Sonntagabend, da glaubt ihr, was meine Frau mit mir gemacht hätte? Ja, das ist dann manchmal aber auch richtig so. Und darum habe ich mir gedacht, leider Potsdam dieses Jahr nein. Ja, okay. Nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur gucken, wann das genau stattfinden soll. Das glaube ich, das war auch schon definiert worden. Muss ich nochmal gucken. Irgendwie war, oder nur der Ort. Oder Datum weiß ich jetzt nicht. Nee, Datum ist auch schon fest. Ist im August, jetzt lass mich nicht lügen, 12., 13., 14. August, glaube ich. Gut, muss ich nochmal gucken, dass ich da meinen Urlaub anders lege. Aber das besprechen wir separat. Das heißt aber auch, ihr freut euch natürlich über jeden, der schon auch einen Tag vorher gerne kommt und schon ein paar Sachen vorbereitet. So ein Notenbierchen mit uns trinkt. Das kann man auch immer gerne machen. Weil das ist natürlich auch schön, das könnte man vielleicht auch dann sagen, weißt du was, wir treffen uns zwar, also wir sind zwar ab 16 Uhr dann da, und wenn wir dann irgendwie alle so 8 Uhr da sind oder sowas, oder die Leute sich angemeldet haben, und gehen dann einfach mal in eine andere Kneipe oder treffen uns woanders, also da habe ich auch nicht das Problem. Oder wir sagen, also so viel Vorbereitung, wir werden einiges vorbereiten müssen, aber dadurch, dass wir die vierte Etage haben, wo wir auch einen Technikraum haben, den wir auch abschließen können. Das heißt also, wenn irgendjemand Technik mitbringt, der für sich braucht, kann er und möchte das nicht immer hin und her schleppen. Wir haben da einen Raum, so einen Garderobenraum. Da können wir den ganzen Sachen reinmachen und abschließen. Da sowieso nur Podcaster dann da oben sein werden, glaube ich nicht, dass irgendjemand da was wegnimmt, aber wir könnten da auch Sachen wegschließen. Ja. Dann lass uns doch abschließend nochmal sagen, was das abschließend? Wir sind ja noch nicht fertig, da kommt ja noch mehr. Aber dann das können, was das alles kostet? Das kann ich, hab's gerade offen. Weil ich kann es auch nochmal, guck mal. Ja. Mach mal, dann Jingle nochmal, hau nochmal raus. Ja, wenn ich jetzt mein H6 anschließen würde, so. So. Geht los. Kommt zum Podcamp 2017. Am 11. und 12. März 2017 in Essen. Jetzt anmelden und weitere Informationen unter www.podcamp.de. Kosten: Samstagticket 45 Euro, Sonntagticket 35 Euro, Wochenendticket 75 Euro. Inklusive aller nicht alkoholischen Getränke und die komplette Zeit Buffet. www.podcamp.de. Ja. Alter. Ist der Hammer. So, das war's. Ganz genau. Also, wir freuen uns jetzt auf... Jetzt frage ich nochmal. Hat jemand diese Stimmen erkannt? Die Stimmen erkannt? Dieses Jetzt geht's los, oder was? Mhm. Ich kann nur ins Blaue reintippen. Ich hätte jetzt gesagt Jörn Schaar. Nein. Jörn wäre auch cool gewesen, aber den könnte ich dir auch vorspielen, aber der ist ja mit alles und scharf. Ja, okay, dann war der, irgendwo war er. Norman Ostus, sagt euch das noch was? Nee. Der Normcast? Ah. Podparade? Vor meiner Zeit, ich hab's. Also ein Podcast-Urgestein wird aus Gütersloh. Der hat mir damals die Kassette weil ich keinen Kassettenrekorder mehr in der Zeit hatte, jetzt habe ich wieder einen, hat er mir das gemacht, das Intro und das vom Text her, das passte so super, ne? Jetzt los, jetzt das war's. Und der Sprecher zwischendurch ist der nette Jan Langer und der macht für uns die ganzen Intros, bespricht er ein. Da müssen wir ja auch nochmal sagen, man muss sich ja bedanken. Genauso wie bei Kevin Friedel, der die Musik uns dieses Jahr macht. Also diese Intro-Musik, Outro-Musik, Zwischendurch-Musik, die dann noch kommen, ist dann alles Kevin Friedel. Ist aber auch alles zu finden unter podcamp.de. Also klickt euch mal da ein bisschen durch. Die drei Leute sind einfach genial. Und dann haben wir eben noch ein paar Sponsoren. Da geht auch mal bitte drauf, weil die freuen sich auch, wenn man da mal hingeht. Und geht einfach mal alle auf Voice Republic, die sind wenn ihr live machen wollt und das günstiger mit Wechsel und was nicht noch alles. Das war jetzt nur mal so ein Dings, aber muss ja mal seine Sponsoren. Das ist alles völlig okay, alles völlig okay. Ich kann noch weiterreden und weitermachen, weil Podcaster.de bestimmt auch wieder und Business Institute wird bestimmt auch wieder, aber und Euphonic und was nicht noch alles, die sind alle wieder dabei, aber wenn einer das Jingle benutzen möchte, macht es. Wenn einer das YouTube-Video benutzen möchte, macht es. Wenn einer die Grafiken benutzen wollt, macht es. Die sind alle zu finden unter podcamp.de. Ah, okay, alles klar. Also den Jingle habt ihr verlinkt auf der Podcamp-Seite, ja? Ja, da unten ist die MP4A. Darauf habe ich da jetzt gemacht. Ich könnte auch eine MP3 dahin machen, aber ja, könnte ich machen. Mache ich vielleicht auch gleich noch. Oder? Ja. Und ein YouTube, der Podcast-Verein hat jetzt auch einen YouTube-Channel. Und da ist dann auch das gleiche, der Jingle nochmal als Video. Und einfach bei WordPress kannst du das ja dann einfach nur den Link rein kopieren. Und dann habt ihr schön Man braucht da keinen Player extra oder nicht extra ein RSS-Feed im RSS-Feed reinhämmern, sondern ihr könnt einfach nur bei euch auf der Internetseite das YouTube-Video einbinden und dann habt ihr das auch. Dann habt ihr das nämlich optisch einmal schön als Logo zu sehen und zweitens, wenn man draufklickt, den netten Jingle. Die Bilder sind da auch. Da kommen noch andere Bilder hinzu. Wer aber helfen möchte, ne? Da werden wir doch noch ein paar schöne Gimmicks haben für das Orga-Team. Also wir brauchen auf jeden Fall auch noch Hilfe und die Leute wird man da auch erkennen, wenn sie dann da rumlaufen. Und jetzt wundert ihr euch, warum wir etwas teurer geworden sind, stimmt? Ich nicht, weil ich war das letzte Mal nicht dabei, aber ist das so? Keine Ahnung, ich habe die Preise nicht im Kopf von letzten Jahr. Aber letztes Jahr war 30 Euro pro Tag oder 55 Euro. Ne? Also wir sind ein bisschen teurer geworden deswegen, weil letztes Jahr, oder Entschuldigung, dieses Jahr, ne, also das letzte Mal, habe ich noch Personen zum Podcamp reingelassen, die kein Geld hatten. Stimmt, wir haben noch einen Hut rumgehen lassen. Wir haben noch einen Hut rumgehen lassen, weil es waren 4 Leute waren noch da, die nicht das Geld hatten für das Podcamp. Aber denen habe ich gesagt, wisst ihr was, kommt rum, ich mache das, guckt euch das Podcamp an, seid dabei, habt mit Spaß und macht ein schönes Wochenende. Hatten die 4 Personen auch. Das können sich auch, und das geht auch jetzt weiter so, jeder kann sich, wenn einer wirklich kein Geld hat und möchte gerne da hinkommen, klingelt mich einfach an, schreibt mir einfach eine E-Mail, ganz unbürokratisch. Dann deswegen haben wir jetzt einfach mal 10 Euro mehr draufgetan, damit wir diese Person dann mitnehmen können. In andere Podcast-Veranstaltungen, die machen dann Early Bird und Förderticket und was nicht noch alles. Da habe ich gedacht, was darauf habe ich keinen Bock. Das ist mir einfach viel zu viel Arbeit. Ich mache einfach ein paar Cent, ein paar Euro drauf. Darum, wir haben jetzt auch das Essen komplett über die ganze Zeit, das kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Und diese Personen können wir dann weiterhin, oder ein Schüler kann dann eben kostenlos dann auch noch zum Podcamp kommen. Einfach nur eine E-Mail zu mir und dann bekommt er diese Person einfach für das Ticket-Ding, was wir dann haben, einfach einen Gutscheincode, dann braucht er da nicht bezahlen. Das ist doch mal eine richtig coole Sache. Und wenn wirklich zu viele Leute da sind, lassen wir wieder den Hut rumgehen, weil wir haben es eigentlich so gerechnet, also ich habe selbst meinen Eintritt letztes Mal auch bezahlt und das Orga-Team hat letztes Jahr bezahlt und wird dieses Jahr auch wieder bezahlen. Also das Ding läuft eigentlich auf das Non-Profit-Veranstaltung, es läuft auf plus minus null raus. Und wenn wir wirklich plus haben, geht's in einen Podcast-Verein, weil der kann auch jedes Mitglied und jede Spende, was war, danke übrigens, wir haben Spenden bekommen und wir bekommen jetzt auch regelmäßig nach Aussage von 2 Leuten Spenden und da muss ich sagen, haben wir auch sag nochmal danke und wir haben auch eine neue Kontonummer extra dafür jetzt für den Podcast-Verein, die zu finden ist im Antragsformular bei Podcastverein Mitglieder Antragsformular. Da ist auch die neue Kontonummer drin. Die wollte ich jetzt nicht so öffentlich irgendwo hinschreiben. Nein, alles gut. Ja, also ihr habt schon gehört, Podcamp 2017, es lohnt sich auf alle Fälle. Also wir brauchen kein Schaf beim Metacast, wir brauchen einen Runde, das ist eine coole Sau, dass der einfach sich für die Podcaster, dass er sich für die Podcaster einsetzt, sagt, wir müssen mehr. Ja, Mensch, Martin, ja, ich meine, ich wollte vorhin noch sagen, Thorsten, der hat ja so ein Lava-Flash, ich meine, der Jan hat das Intro gemacht, aber ich wollte noch sagen, jeder sollte einen Jan haben, deswegen hat ja auch der Metacast einen Jan. Ja, wir haben auch einen Jan, genau. Ganz sehr genau. Gut, ich habe eben schon mal auf der Karte eruiert, wie lange ich denn fahren würde nach Essen. Ups. Und wo kommst du denn? Bei Hamburg. Bei Hamburg ist doch gar nicht so ein, da fährst du einfach die A1 runter. Die A1 runter, fährst dann auf der 45, A42 oder A40 und kommst direkt in Essen raus. Ja, so lange, ich habe das gesehen. Außerdem brauchst du gar nicht so lange, weil wenn du dann siehst, wer dann noch alles kommt, dann guckst du dir einfach mal an, welche Podcasts aus deiner Ecke kommen. Und dann sagst du einfach, ey Mädel, du kommst auch dahin, ich fahr auch dahin, setzt euch zusammen in einem Auto und fahrt hier rüber. Oder fahrt Ticket, fahrt Bahn. Oder fliegt. Nee. Das heißt, Fadi fährt nicht Bahn. Marti kommt dann mit dem... Da ist doch der Nachtzug, ist doch auch hier, ne? Ja, genau. Nee, lass mal. Die Huxillas kommen aus Hamburg. Die kommen bestimmt auch wieder. Die waren letztes Jahr auch da. Ja. Also wie gesagt, die Strecke ist, glaube ich, nicht das Thema. Das werde ich mir nochmal angucken, da, wie das denn machbar ist. Cool. Es ist nur cool. Dann kommst du ganz gemütlich Freitag nach der Arbeit. Ich weiß nicht, was du machst. Setzt dich einfach in deinem Auto. Ticköster hier runter. In 3 Stunden bist du hier. Ganz 3 Stunden. 2-3 Viertelstunde von Essen aus. Und dann bist du ganz gemütlich hier. Natürlich, wenn du über die 1 jetzt fährst. Oh gut, brauchst du 6 Stunden. ne? Verstehst du, ne? Ich weiß, ich weiß gerade, was auf der Autobahn eine 1 los ist. Deswegen sind wir Donnerstag im Flieger. Scheiß IFA. Ja, wir gucken mal. Also das wird sich sicherlich einrichten lassen. Eine 100% Zusage kann ich jetzt nicht machen, weil das muss erstmal, das nächste Jahr muss erstmal überhaupt strukturiert sein. Das dauert ja noch ein bisschen. Also aber wir haben irgendwann das demnächst so, wüsste ich das wahrscheinlich schon. Hm? Ja, also wir haben ja ab 11.09. das Ticketsystem online. Das heißt, wir haben diesmal eine externe Firma, die das benutzt. Die benutzt, braucht natürlich auch ein bisschen Kohle, aber das ist alles okay. Und deswegen hat die Andrea weniger Stress, weil dann ist er auch ein bisschen... Die war ja sehr freundlich, ne? Hallo Andrea. Die war sehr entspannt. Thorsten, aber jetzt mal für mich als Outstander, also ich war ja nun noch nicht da und so weiter und so fort. Mhm. Wie viele Leute würden da maximal reingehen? Du sprachst jetzt von 90 letztes Mal. Also ich sag mal, bis wohin geht's denn? Ja, es kann es kann bei 250 knapp werden. Okay, aber das ist ja schon mal eine Nummer. Also wir reden nur von das Barcamp, wir reden nicht davon, von dem Hörertreffen. Da können auch 500 da hinkommen. Ist das so groß da? Ja. Das ist ein Riesenladen. Ich glaube, das okay. sind fünf Stunden. Ich kann ja jetzt noch was verraten, was euch vielleicht weniger angeht. Zeitgleich wird da noch ein Podcast-Event stattfinden. Nur am Samstagmorgen. Und zwar für unsere Business-Podcaster. Mit einem nettes, eine Konferenz stattfinden am Samstag Vormittag, die parallel läuft. Für Leute, die gerne mal in ihren Betrieben Business-Podcast machen wollen und wissen wollen, warum man in diesen Podcast, warum die in der Firma einen Podcast installieren sollen. Wir werden dann auch bekannte Podcasts haben, die im Businessbereich auch arbeiten, die aber auch nicht im Businessbereich sehr bekannt sind. Die werden da auch sein, um denen dann in der Mini-Konferenz zu sagen, warum. Und wenn ein Business-Podcaster da hinkommt oder zukünftig eine Firma da hinkommt, ist dann Samstag, Laufe des Vormittags, ist dann diese Mini-Konferenz. Die dürfen dann aber hinterher auch zum Podcamp rüberkommen. Okay, also du hast auch eine Schlips-Veranstaltung da. Wenn die mit dem Schlips. Nee, wir sind im Ruhrgebiet. Ja, da wir sind im Ruhrpott. Und meinst da hat er keine Schlipse? Wir haben auch Kölner dabei. Wir haben auch Mädels dabei. Nee, das geht nicht. Keine Ahnung. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also Business sind doch Schlipsträger. Ja, natürlich. Wir haben auch einige. Das ist eine Parallelveranstaltung. Die hat nichts mit dem Podcamp zu tun. Aber die Leute haben dann hinterher auch die Eintrittsmöglichkeit, in den Podcamp zu kommen, um dann auch sich mal die richtigen Leute anzugucken, wie die vernünftig Podcast machen. Die Zecken. Nee, cool. Ja, ist auch eine gute Veranstaltung. Nee, wenn ihr nämlich eine Firma habt, ihr habt einen Chef und sagt, ey, wir haben da einen Podcast. Ja, warum brauche ich denn einen Podcast? Und wer macht mir das denn? Dann sagt er einfach, komm hin, kommt zum... Keine Ahnung, wie das Ding dann noch heißen werde. Das ist nämlich jetzt eine Idee von mehreren Leuten, und wir sind nämlich von dem Podcast-Verein auch angesprochen worden, von Firmen. Und da habe ich immer gesagt, da gibt's andere Leute, da gibt's ein paar in Deutschland verteilt, die das als Firma machen. Da halten wir uns raus. Wir helfen von dem Podcast-Verein jeden, der damit kein Geld macht. Also da reißen wir uns einen Arsch für auf, für die neuen Podcaster, damit die Hardware und Software bekommen und auch interne Software, das heißt auch Ohrenschmalz, bekommen. Und da aber für Profis, die damit Geld verdienen oder über eine Firma, da gibt es eben Firmen, die können das besser, die sollen das auch machen, die sollen auch damit finanziert werden und das läuft dann nur parallel. Das hat aber nichts mit dem Podcamp so zu tun. Nur, das ist auch im Unperfekthaus und es wird zwei Veranstaltungen gleichzeitig Podcast. Podcast, überlegt mal, jeder siebte Deutsche hört Podcast. Habe ich heute auch gehört. Wir brechen bald durch. Ja, aber das kann... Wir brechen bald, ja. Quatsch. Das kann ja dann schön ineinander überschwappen da mit denen, die aus dem Business-Bereich kommen und die so just for fun. Ja, vielleicht sind da ja auch noch welche, die uns sponsern. Ja, man wird sehen. Ja, wir hoffen ja auf einen Sponsorvertrag mit Walter Rehn, haben wir heute festgestellt. Auf jeden Fall. Weil wir alte Männer sind. Nee, also auf jeden Fall, ich habe jetzt gleich mal geguckt. Der Voltax. Ja, ich habe ja Verwandtschaft wohnen im Köln, im Kölner Raum habe ich ja Verwandtschaft wohnen. Ich werde das versuchen zu verbinden mit Köln einem Besuch da. Knapp eine Stunde weg, ne? Ja gut, aber das ist immer noch besser als jetzt dann von München, ne? Wenn ich erstmal da München. Schon mal bin. Wenn ich erstmal da schon mal bin im Kölner Raum, dann ist Schlachtdistanz, ne? Aber München ist ja natürlich auch eine schöne Sache. Früher sind wir ja immer zur Nische gefahren und haben ja schon bei der Nische immer Spaß gehabt. Und da die Nische ja nicht mehr läuft, müssen wir das jetzt hier in Essen machen. Ja. Und dann könntest du ja eigentlich mal die Larissa oder ein paar andere Leute noch mitbringen. Ja, das schön. Genau, das ist das nächste, was ich dann mal abklappern werde, wer hier von dieser Münchner Podcast-Bubble da gerne mit hin möchte. Vielleicht kriegen wir irgendeine Fahrgemeinschaft oder irgendwas auf die Reihe. Da gibt es so einer, der hat so einen Elektrosmart. Nein. Ja, super, genau. Ja, ein E-Bike. Also wir fahren mit dem Fahrrad. Obwohl, wir können ja mal gucken, wie lange braucht man von München. Aber München hat eine gute ICE-Strecke hierhin. Also ich fahre gerne Bahn, ja. Ne? Da muss man ganz klar sagen, aber ich fahre viel zu wenig Bahn. Ja, notfalls kannst du. Mach dich doch mal an. Nee, notfalls kannst du ja auch fliegen, dann fliegst du halt bis Köln und dann nimmst du den Rest mit der S-Bahn, glaube ich, geht da sogar schon fast, ne? Ja, da kannst du mit der S-Bahn. Genau, nach Essen. Aber man kann auch mit Flixbus oder mit Post. Genau. Mit dem Postbus gibt es nicht mehr. Mit der Postkutsche, ja. Oder, also wenn irgendwie was ist und jemand braucht unbedingt Hilfe, also von dem Bahnhof Essen bis zum Unperfekthaus sind ungefähr 10 Minuten Fußweg. Ja, Hatti braucht länger, habe ich gehört in seinem Podcast, aber das liegt an Hatti. Ja. Oder wie lange war es? Hatti. Wie lange bist du gelaufen vom Bahnhof? Gar nicht. Letztes Jahr wurde ich abgeholt. Das war nicht lang. Da haben sie mich abgeholt. Du fährst länger mit dem Auto wie zu Fuß, das sage ich. Ganz genau. Euch. Ja, das weil kann du ich. Du brauchst nur durch die Einkaufsstraße zu laufen. Und das kann ich bestätigen, Und beim Auto musst du einmal drumherum, ist aber kein Problem, wenn irgendjemand nicht in Essen ankommt, sondern ist irgendwie in Düsseldorf, kommt der an oder mit dem Flieger in Düsseldorf. Meldet euch. Es sind genug Leute, die dann mal eben sich ins Auto setzen und euch abholen. Ich habe gerade geguckt, also Essen hat gar keinen Flughafen. Doch. Nö, aber auf dem Lufthansa sagt, da landet keiner. Ja, Lufthansa, da kannst du dann mit Aeroflot. Turboprop. Ich kann hier mit einer Cessna vielleicht fliegen hier. Bei mir im Dorf ist auch so ein Cessna-Flughafen, das würde vielleicht noch gehen. Ja, dann kannst du aber noch Hüngse vorbei, beim Extra vorbei und dann kann man, gut, vergiss es. Ja. Gut, also ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und würde mal sagen, an der Stelle, der Raucherbalkon ist auf dem Podcamp in Essen vertreten. Macht denn der Raucherbalkon dann auch eine Rauchersession? Das muss ich mir dann noch überlegen, weil das kommt dann darauf an, ob Hatti dabei ist oder nicht. Und dann eine Live-Konferenz zum Hatti? Eine Live-Konferenz über StudioLink würde gehen, weil Sebastian, ne? Mhm. Sebastian ist mit Sicherheit da. Das würde gehen, das wäre gar kein Problem. Wir haben auch genug Rechner, die dann Ultraschall drauf haben und StudioLink drauf haben, damit wir das auch zusammenkoppeln können. Also das wäre alles kein Problem. Wir könnten sogar ein Videosignal rüberschicken. Okay. Ja, da melde ich mich separat nochmal mit einer Idee. Ich klär das mit meinen Kollegen, ob wir das nicht eine Woche verschieben. Ich möchte ganz gerne nach Essen. Ansonsten habe ich mit Klaus noch eine andere Idee. Das wäre jetzt aber zu lang, um das jetzt noch auszuklambüsern. Das wird also jeder kann gerne kommen, und auch wenn beim Hörertreffen ab 19 Uhr heißt nicht, dass wir nicht mehr podcasten. Ja? Samstagabend. Genau, um zum Abschluss zu kommen. Warum zum Abschluss? Wir sind doch ganz gemütlich. Letztes Mal haben wir 4 Stunden hier gesprochen. Ja, aber wir haben nicht 4 Stunden über das Podcam gesprochen. Wir können uns gerne unterhalten, aber ich wollte jetzt mal das Podcam abschießen. Ach so, Night of the Pops, seid ihr auch, The Tops, wie heißt das? Night of the Pots. Night of the Pots. Seid ihr doch auch da, oder? Night of the Pops. Der großartige Toilettenabend ist da. Ja, da sind wir Wann auch war da. War der nochmal? Am 1. Oktober, da erwarten wir Herrn Runte. 1. Oktober, Moment, dann gehe ich mal hier auf Talendus. Talendus. Okay. Du bist noch nicht eingetragen, das kann bald nicht angehen, du. 1. Oktober. Ach, verehrter Dank. Jetzt wann erzähl nicht, du sitzt auf dem Heuwagen. Also wir können... Ist nur zufälligerweise hier Erntedank, Halloween, Reformatoren, aller Heiligen, aller Seelen. Wieso habe ich hier christliche Feiertage drin? 1. Oktober. Wie viel Uhr muss ich denn wo sein? Ja, ganz kleinen Moment. Ich gucke mal, wir können dir ein paar Slots noch vergeben. Also du könntest... Moment, ich gucke gerade. Ich mache das gerade mal auf. Wir haben so ein Pirate Pad, da kann sich jeder eintragen, auch du, lieber Thorsten. Also, wir könnten dir noch anbieten. Oh, was ist denn da passiert? Ja, da geht was. Kommt. Mach doch mal Werbung für Night of the Pops. Night of the Pots, ja, raucherbalkon.de. Night of the Pops. So, Balkon.de. Also der Herr Runte könnte zwischen 17 und 17.30 Uhr gleich nach ungelogen. Vor ihm wäre der Pascal Dupré, der Heißluftdampfer, und ungelogen. Danach würde gleich der Geek Talk kommen. Vom Geek Talk wäre doch lustig. Dann könnte ich nämlich den Martin sagen, dass wir dann sozusagen einen formlosen Übergang machen zum Geek Talk. Dann vergiss es. Was war das? Schöne Grüße, Martin. Ja, immer. Ich hab euch lieb. Also wer wo, immer... Wo steht denn jetzt, warum Raucher... Ich bin jetzt auf Raucherbalkon. Wo steht denn da jetzt Night of the Pop? Da gibt's einen Menüpunkt NOTP, wenn du schaust. Ja. Nee, also, Night of the Pop. Genau. Und da muss ich auf Pop-Pirate gehen? Und da klickst du drauf und dann gibt's einen Link zu dem Pirate Pad, wo die ganzen... Da, wo ich mich letztens eingetragen habe und wo ich immer alles durcheinander geschmissen habe. Genau, das solltest du diesmal ein bisschen professioneller angehen mit dem Durcheinanderschmeißen. Also, wo können wir denn nochmal Werbung reinmachen, Wolli? Obwohl 21 Uhr ist ja cool. Aber das ist ja nicht 21 Uhr, sondern 21 Uhr, da müsst ihr dich mit dem Martin auseinandersetzen. Ach nee, Entschuldigung, das ist der Slot 21, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts, aber unten muss weiter runterscrollen, aber um 21 Uhr ist der Metacast, also der Martin ist gerade hier. Also wenn Metacast, warum, was macht ihr eigentlich da? Weil die sammeln nur Scheiße und reden über Schafe. Ja, wir werden ein bisschen rumblöcken. Darf ich dabei sein? Weiß ich noch nicht, wir planen gerade was. Dann plan was und plan den Herrn Runter ein. Ja, dann störe ich euren Podcast komplett. Ja, das wäre vielleicht, weiß nicht. Also wenn es früh für dich sein soll, es ist noch ein Slot frei zwischen 17 und 17.30 Uhr. Ach, da tippt es gerade Herr Runter. Er tippt schon, ich sehe das auch. Ich sehe das gerade. Also wir können ja mal den Slot runterhauen. Wir haben ja echt die Creme de la Creme. Also um 15.30 Uhr ist Pascal Dupreda von Kleines Gespräch. Dann kommen gleich die Jungs vom Heißluftdampfer. Dann kommen die Jungs vom Ungelogen Podcast. Dann kommt der Herr Runte, der hat übrigens 4 Ohren, lese ich gerade, und der Podcast-Verein. Da muss ich aber noch irgendjemand haben. Zur Not musst du kommen. Du kannst ja, du kannst dir den Girard buchen, weil ich weiß, du wolltest mit dem Girard ja was machen. Ja, den haben wir aber immer noch nicht. Ja, dann machen wir doch, dann gucken wir, dass du den Girard kriegst, weil eigentlich würde ich gerne mit dem Girard was aufnehmen, nur zur Zeit. Schreib seinen Namen einfach damit rein, dann kommt der schon. Der kommt schon, der war vorhin auch hier, der ist auch im Teamspeak, also ich nehme gerade auf, also Klaus, du kannst Gerards ja mal runter. Gerards Welt heißt das ja, ne? Mit Gerards Welt. Genau. Gut, ist so. Genau, das ist gebucht, genau. So, ja, dann kommt dann Gerards Welt mit Gerard. Dann kommt um 17.30 Uhr der Geek Talk. Um 18 Uhr kommt Nerd und Krempel. Kenn ich Nerd, gar nicht. Nerd und Nerd. Krempel. Nerd. Kenn ich gar nicht. Kennst du das Onkelchen nicht? Nee. Onkel 8028? Kennst du das nicht? Nerd und kennst du das nicht? Werde ich dann nicht kennenlernen. Kennst du das nicht? Kennst du? Ich auch nicht. Ja, nee, werde ich dann hören. Ja, Proton-Podcast. Ja. 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Du gibst den Proton nur eine halbe Stunde? Ja, die hätten auch eine Stunde buchen können, aber die sind sehr zurückhaltend an der Stelle. Entschuldigung, die sind ja so Proton, nur eine halbe Stunde. Also ja. Entschuldigung, ich kenne den Herrn. Entweder der hört seine Podcast auf zweifach. Der darf sein Proton nicht auf dreifach abspielen. Bitte nicht. Spielt den normale Geschwindigkeit ab und das geht dann nicht eine halbe Stunde. Ja, Detlef kriegt das schon hin. Detlef, also, lieber netter Kerl, aber der schafft das doch nicht in einer halben Stunde. Da kommt das tödliche Horn, was die halbe Stunde abpfeift. Ganz genau. Und dann die Landfunker. Die Landfunker haben wir mal bewichtelt, ne? Das war auch. Macht er eigentlich mit beim Pottwichteln? Ach, das ist ein anderes Thema, das müssen wir auch noch besprechen heute. Also, wir haben uns aus dem Fenster gelehnt, weil Sascha war letztens irgendwann hier und da haben wir gesagt, naja, der Raucherbalkon, der könnte ja. Also ich denke mal, ja, vielleicht wird der Raucherbalkon auch beim Pottwichteln dabei sein. Ich überlege nämlich gerade, ob ich mit zwei Podcasts dran teilnehme. Ja, weil wenn wir den Raucherbalkon nehmen und alleine machen und nicht unser anderen Produkte nebenher nehmen, die wir alle noch so ein bisschen haben oder so. Ich habe ja mit Klaus was und dann haben wir auch noch alle einzeln was und dann habe ich noch einen Geocaching-Podcast. Und das ist natürlich im Raucherbalkon wesentlich einfacher. Da werden dann einfach irgendwelche Leute verpflichtet, wenn wir jetzt Proton-Podcast kriegen, dann werden wir sagen, okay, komm hier, wir nehmen den Martin noch dazu. Warum schreibt denn da der Metacast jetzt irgendeinen Müll dazwischen? Wir wissen schon www.metacast.de. Das ist ja nur mal Podcast. Gucken, was das mit der Farbe da auf sich hat. Nun habe ich auch nicht verstanden. Nee. Die Farbe ist so, dass du dich eigentlich oben rechts erstmal mit deinem Namen anmeldest, dann kriegst du eine Farbe zugewiesen, damit man erkennen kann, wer schreibt. Okay, aber alles klar. So ein Pirate Pad ist sehr komplex im Aufbau und auch von der ganzen Idee her. Ja, ITler wie mich überfordert das komplett. Ja. Aber wir können ja mal weitermachen. Um 19.30 Uhr kommt dann Ralf und Steffi. Ralf ist der Ralf vom Nebensprechen. Man kann sogar die Farben ändern. Ja, also der Ralf vom Nebensprechen. Heilex mich am Arsch. Hatti, einfach weiter. Du musst durchmoderieren. Immer durchmoderieren. Egal, was rechts und links passiert. Ist mir scheißegal. Ralf sitzt draußen irgendwo im Loch und klemmt irgendwelche Gabel zusammen. Halt. Nicht lauter werden, durchmoderieren. Ich wollte gerade sagen, nicht lauter, einfach weiter. Ja. Danach kommt der Bobson Bob, der klemmt keine Kabel zusammen, der lötet irgendwelche Rohre zusammen. Danach kommt für mich der schönste Name, der Hörmupfel. Nee, der Mupfelplanet. Das ist so ein Crossover zwischen der Hörmupfel und dem Planet Kai, der Mupfelplanet. Okay. Irgendeiner sendet da Töne. Ich war's nicht, ne? Ich auch nicht. Das war das Backup. Das Backup, ich hab's ausgemacht. Okay. Das war der Windows-Rechner, oder? Das kann nicht anders sein. Ich mach ihn zu, aber Gelbe Tonne. Macht ja nichts. Hatti, einfach weiter moderieren. Ja, ich moderiere weiter. Wir kriegen die schon wieder aus dem Konzept. Klaus, du musst es schneiden. Ja, weiter moderieren, ich schneide schon. Metacast, die ihre URL nicht können, sind um 21 Uhr dran. Danach. Also, wie heißt metacast.de nicht? Da stand da eben, das hast du wieder weggemacht. Ja, weil du das gesagt hast. Oh, du bist aber auch ein Mädchen heute, du. Ja. Aber ein Mädchen haben wir danach. Danach kommt nicht die Leni mit ihrem Enzyklär-Podcast. Oh, goldene Moderationsbrücke. Wahnsinn. Ja, super, ne? Und das unter dieser Anspannung. Ja, weiter moderieren. Ja, und danach kommt nämlich der Rikscha-Andi. Und der fährt nämlich Fahrrad-Rikscha. Und das ist ein Podcast-Info einholen. Den kann man, glaube ich, verbinden auch mit Sascha und Sebastian seinem Sie reden, weil der labert wahrscheinlich genauso viel wie die beiden. Und danach kommt Mehr reden wie ich? Oder als ich? Oder tue ich? Ja, also ich komme aus Duisburg, ich darf das. Du hast schon ganz gut, aber wer richtig gut reden kann, das sind die Leute vom Creamspeak Podcast. Das ist so eine kleine, ich nenne es mal so Böhmermann und Schulz so Kopie. Und ab 23.30 Uhr sind noch Slots offen. Also wer noch mitmachen möchte bei Night of the Pots. Da können wir ja alle zusammen um 1 Uhr Scheiße bauen. Also eigentlich kann man Raucherbalkon rein. Nein, also alle Droid zusammen. Wir beauftragen den Podcast-Verein dann bitte, dass er uns die GEMA-Rechte für Beatles Let It Be uns... Möchtest du richtig gut bezahlen, wenn du live sendest, bist du... Nein, aber ich würde sagen, wir können ja um 0 Uhr dann alle gemeinsam Let It Be singen im Kanon, weil gleichzeitig, das geht nicht auf Teamspeak, das haben wir schon festgestellt, wir müssten im Kanon Let It Be von den Beatles singen. Nein. Nein, gut. Ist zu teuer. Okay. Wobei, also, wäre eine Eigeninterpretation. Kommt drauf an, wenn ihr im Podcast-Verein natürlich unter der neuen Kontonummer, die ihr findet, unter Mitglieder in dem Antragsformular stehen, die neuen Kontoverbindungen, wenn ihr alle darauf natürlich Geld überweist, dann können wir überlegen, wenn wir so 6.000 Euro, 8.000 Euro haben, können wir vielleicht überlegen, ob wir das... Also, so teuer wäre das, wenn wir das singen würden? Echt? Wenn nur wir das selber singen würden? Nee, Entschuldigung, das ist das, was ich an Ohrarzttermin, was ich dann beim Ohrenarzt zahlen muss. Ja, und Thorsten, du darfst nicht vergessen, die therapeutische Behandlung, die du anschließend brauchst, um dieses Lied je wieder hören zu können, dann anschließend. Das war mein erstes Lied, was ich auf Gitarre konnte. Ach, bei mir war es Knocking on Heaven's Door, das war noch ein bisschen einfacher. Das ist kein Lied, das ist eine Zumutung. Das geht immer. Das war irgendwas mit C, ne? Ja, aber wenn du das mit Solo spielst, das ist dann schon... Ja, wenn du das hier von Slash das Solo da reinspielen kannst, bist du schon der Held im Irish Pub, ne? Das Problem ist die Gitarre, die musst du erstmal haben. Oh, hat man. Wie? So. Da ich der Einzige bin, der noch aufnimmt. Du machst, natürlich kannst du aufnehmen, aber wir sprechen gerade hier mit... Ich habe kein Backup mehr. Nee, ist mir egal. Aber überleg mal, du hast gerade mit zwei Profimusikern gesprochen. Ich meine, Entschuldigung, wir haben die Gitarren hier rumliegen. Hängen. Ja, nee, an dieser Stelle habe ich Angst vor meinem Backup. Ich würde ganz gerne mal die Aufnahme beenden. Dann können wir danach gerne... Dann können wir nochmal den Trailer spielen, warum man zum Podcamp kommt und wie teuer das ist. Ja, genau. Das sollten wir auf jeden Fall und dann ist Ende. Spielen. Und dann ist Ende. Dann mache ich aus und... wir reden offline noch, was drin bleiben darf und was nicht. Genau. Jo. Dann tschüss. Tschüss. Kommt zum Podcamp 2017. Am 11. und 12. März 2017 in Essen. Jetzt anmelden und weitere Informationen unter www.podcamp.de. Kosten: Samstagticket 45 Euro, Sonntagticket 35 Euro, Wochenendticket 75 Euro. Inklusive aller nicht alkoholischen Getränke und die komplette Zeitbuffet. www.podcamp.de. Ja, an dieser Stelle sagt der Raucherbalkon. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Servus zusammen.